Allein mein Herz ist dem geweiht, dem es geweiht sein muss. Allein mein Herz ist dem geweiht, dem es geweiht sein muss.